und sie gingen zu Tydeus' Sohn Diomedes, den trafen draußen sie abseits der Hütte mit seinen Waffen, und um ihn schliefen seine Gefährten, das Haupt auf den Schilden. Die Lanzen steckten aufrecht mit den Schäften im Boden, und weithin strahlte das Erz wie der Blitz des Vaters Zeus, und der Heros schlief. Unter ihm war gebreitet die Haut eines weidenden Rindes, doch unter seinem Kopf lag entrollt eine schimmernde Decke. Zu ihm trat jetzt Nestor heran, der Lenker der Rosse, stieß ihn an mit dem Fuß und trieb ihn und schalt ihn ins Antlitz. »Wache auf, Sohn des Tydeus! Was schläfst du genüsslich die Nacht durch? Merkst du denn nicht, wie die Troer sich auf dem Vorsprung der Ebene lagern, nahe den Schiffen und kaum von uns noch getrennt sind?« So sprach er. Und der fuhr sehr schnell empor aus dem Schlafe und begann und sagte zu ihm die gefiederten Worte: »Zäh bist du, Alter! Du hörst wahrhaftig nie auf mit der Mühe. Sind da nicht auch noch andere, jüngere Söhne Achaias, die dann jeden der Könige aufzuwecken vermöchten, überall treten zu ihnen? Unbeugsam bist du, Alter!« Ihm sagte drauf der Gerenier Nestor, der Lenker der Rosse: »Wirklich, mein Kind, da hast du in allem richtig gesprochen. Wohl hab ich tadelfreie Söhne, hab ich auch Krieger, viele sogar, dass einer hinginge, um sie zu rufen. Aber eine sehr große Not lastet auf den Achaiern, denn jetzt steht es auf Messers Schneide für alle Achaier, ob sie ganz kläglich umkommen sollen oder noch leben. Geh nun und lass des Phyleus Sohn und Ajas den Schnellen aufstehen. Bist du der Jüngere doch, wenn du mich bedauerst.« Sprach's, und der schlang um die Schultern das Fell eines braunroten großen Löwen, das bis zu den Füßen reichte, und fasste die Lanze, ging dann hin, sie zu wecken, und brachte von dort her die beiden. Als sie aber nun stießen zur Schar der versammelten Wächter, fanden sie durchaus nicht schlafversunken die Führer der Wächter, sondern alle saßen sie wach, neben sich ihre Waffen. Wie die Hunde die Schafe ruhlos im Viehhof bewachen, wenn sie ein furchtloses Raubtier hörten, das durch den Wald hinkommt, durchs Gebirge, und viel Gelärm umtönt es von Männern und von Hunden, und der Schlaf ist ihnen vergangen. So war denen der süße Schlaf von den Lidern vergangen, wie sie die schlimme Nacht hindurch wachten, denn immer zur Ebene waren sie gewandt, ob das Nahen der Troer sie hörten. Freudig sah sie der Alte, ermutigte sie mit der Rede und begann und sprach die gefiederten Worte zu ihnen: »Haltet so weiter jetzt wacht, liebe Kinder, und keinen beschleiche Schlaf, damit sich an uns nicht noch weiden können die Feinde.« So sprach er und durcheilte den Graben. Die aber folgten, Argos Fürsten, so viele gerufen waren zur Beratung. Auch Nestors prangender Sohn ging mit ihnen und Meriones, denn sie waren von jenen geladen, mitzuberaten. Sie durchschritten den ausgehobenen Graben und setzten nieder auf freiem Platz sich, wo zwischen den Leichen der Boden durchschien. Dort, wo sich abgewandt der gewaltige Hektor von der Argeier-Vernichtung, als schon die Nacht sie umhüllte. Dorthin setzten sie sich und redeten untereinander. Da nahm das Wort der Gerenier Nestor, der Lenker der Rosse: »Freunde, möchte denn nicht jetzt ein Mann, seinem eigenen kühnen Mut vertrauend, unter die tollkühnen Troer sich wagen, ob er wohl einen der Feinde ergreife am Rande des Lagers oder vielleicht ein Gerede behorche unter den Troern, was sie da untereinander beraten? Ob sie gedenken, hier bei den Schiffen zu bleiben, weit ab, oder zur Stadt hin wieder zurück sich zu ziehen, nachdem sie uns haben bezwungen? All dies könnt er erkunden und wieder zurück zu uns kommen, unversehrt. Und groß wäre ihm der Ruhm unterm Himmel bei allen Menschen. Auch wird ihm zuteil eine kostbare Gabe. Alle die Besten nämlich, die auf den Schiffen gebieten, von denen wird ein jeder ein Schaf ihm geben, ein schwarzes, weibliches, samt seinem Lamm. Kein Besitz ist diesem vergleichbar. Immer wird er bei den Mählern und festlichen Schmäusen dabei sein. So sprach er, doch die verstummten alle und schwiegen. Und unter ihnen begann Diomedes, der tüchtige Rufer. »Nestor, es treibt das Herz und der mannhafte Mut, mich ins Lager einzudringen, der feindlichen Männer, die nah sind, der Troer. Doch wenn ein anderer Mann mir folgen wollte, so wäre stärker noch meine Zuversicht, und ich fühlte mich sicherer. Gehen zwei zusammen, bemerkt ja der eine gewiss vor dem anderen, wo ein Vorteil sich bietet. Dem Einzelnen ist er auch wachsam, ist beschränkter sein geistiger Blick und schwach nur die Einsicht.« So also sprach Diomedes, und viele wollten ihm folgen. Da waren gewillt die beiden Ajas, Genossen des Ares, und gewillt Meriones und Nestor, Spross Thrasymedes, und gewillt Menelaos, der speerberühmte Atride, und gewillt der kühne Odysseus, ins Lager der Troer einzudringen, denn immer verwegen war er im Herzen. Und unter ihnen sprach Agamemnon, der Herrscher der Männer: »Tydeus' Sohn Diomedes, du meinem Herzen so lieber, du magst dir zum Gefährten erwählen, wen immer du möchtest, von den Bewerbern den Besten, da viele es ja begehren. Und dass du nicht aus lauter Respekt den Bessern zurücklässt und den Schlechteren nimmst zum Geleit, in Ehrfurcht erstarrend, hin auf die Abkunft blickend, auch wenn er fürstlicher wäre.« So sprach er, denn er fürchtete um Menelaos, den Blonden. Und von Neuem begann Diomedes, der tüchtige Rufer: »Wenn ihr mich denn heißt, mir selbst den Gefährten zu wählen, wie könnt ich dann nur vergessen den göttergleichen Odysseus, dem unbändig entschlossen das Herz und der mannhafte Mut ist in einer jeden Gefahr, und es liebt ihn Pallas Athene? Geht dieser mit, so kehrten wir selbst aus dem lodernden Feuer beide zurück, denn besser als alle weiß er zu denken.« Zu ihm sagte darauf der göttliche Dulder Odysseus: »Nicht sollst du mich so sehr loben, Tydide, und auch nicht tadeln, wissen, dass die Argier doch, unter denen du redest. Gehen wir, ist doch die Nacht schnell zu Ende und nahe der Morgen. Vorgerückt sind schon die Sterne, der Großteil der Nacht ist vorüber, zu zwei Teilen, und nur der dritte Teil ist noch übrig.« Sprachen's und tauchten beide ein in die furchtbaren Waffen. Thrasymedes, beharrlich im Kampf, gab sein doppelgeschärftes Schwert dem Tydiden, das eigene war bei den Schiffen geblieben, und den Schild und setzte aufs Haupt ihm die Kappe aus Stierhaut, ohne Bügel und Busch. Auch Sturmhaube heißt sie und schützt den Kopf von blühenden, rüstigen Männern gegen Hiebe. Und Meriones gab dem Odysseus Bogen und Köcher und das Schwert und setzte die ledergefertigte Kappe ihm auf das Haupt. In der inneren Wölbung war Harzi mit vielen Riemen durchspannt, und außen umsäumten sie schimmernde Zähne eines weißzahnigen Ebers in gegenläufigen Reihen, gut und kundig gefügt. In der Mitte war Filz drin befestigt. Aus Eleon hatte einst Autolykos die sich erbeutet, als er ins feste Haus drang des Ormeniden Amyntor. Und er gab dem Kythera Amphidamas sie nach Skandeia, und Amphidamas gab zum Gastgeschenk sie dem Molos, doch dieser gab sie dem Sohn Meriones, dass er sie trage. Ja, nun bedeckte sie aufgesetzt dicht das Haupt des Odysseus. Als sie nun beide eingetaucht in die furchtbaren Waffen, brachen sie auf und ließen zurück dort alle die Besten. Und ihnen schickte zur Rechten nahe dem Weg einen Reiher Pallas Athene, den konnten sie mit den Augen nicht sehen durch die stockdunkle Nacht, doch sie hörten ihn durchdringend schreien. Froh übers Zeichen betete dazu Athene Odysseus: Höre mich, Kind des ägistragenden Zeus, die du immer in allen Nöten mir hilfst, und nicht bleibe ich dir verborgen, wenn ich mich rühre. Grad jetzt erweis deine Gunst mir, Athene, gib, dass wir wieder mit Ruhm bedeckt zu den Schiffen gelangen, wenn wir vollbracht eine große Tat, die die Troer bekümmert. Dann flehte Diomedes als zweiter, der tüchtige Rufer: Höre du jetzt auch mich, du Kind des Zeus, Atrytone, folge mir, wie du dem Vater, dem göttlichen Tydos, gefolgt bist, damals nach Theben, als er den Achaiern als Bote vorausging. Am Asopos verließ er die erzumschirmten Achaier, brachte den Kadmeionen darauf einen gütlichen Vorschlag dorthin. Doch als er zurückging, vollbrachte er schreckliche Taten mit dir, treffliche Göttin, da du entschlossen ihm beistandst. So steh auch mir jetzt bereitwillig bei, um mich zu behüten. Dir aber will ich ein jähriges Rind darbringen, mit breiter Stirn nicht gezähmt, das noch keiner unter das Joch je geführt hat. Dieses will ich dir opfern, nachdem ich die Hörner vergoldet. Also sprachen sie bittend. Es hörte sie Pallas Athene, und nachdem sie zu Zeus, des mächtigen Tochter, gebetet, schritten sie dahin durch die schwarze Nacht, wie zwei Löwen, über Mord, über Leichen, durch blutverkrustete Waffen. Aber auch Hektor hatte die mannhaften Troer nicht schlafen lassen, sondern er rief zusammen alle die Besten, so viele Führer und Berater der Troer da waren. Vor den Versammelten trug er den Plan vor, den gründlich durchdachten. Wer übernimmt mir wohl diese Tat und könnt sie vollbringen gegen ein großes Geschenk? Genügend entlohnt soll er werden, denn einen Wagen verspreche ich, zwei Pferde mit kräftigem Nacken, welche die edelsten sind bei den schnellen Schiffen Achaias, dem, der es wagen wollte, und Ruhm gewänn er sich selber, nah zu den raschen Schiffen zu schleichen und zu erkunden, ob die schnellen Schiffe bewacht noch werden wie vormals, oder ob sie schon unter unseren Händen bezwungen, untereinander die Flucht beraten und nicht gewillt sind, nächtliche Wache zu halten, zermürbt von schrecklicher Mattheit. So sprach er, doch die verstummten alle und schwiegen. Da war unter den Troern ein Dolon, Sohn des Eumedes, eines göttlichen Herolds, reich an Gold und an Erz reich, der zwar von Aussehen hässlich war, doch schnell mit den Füßen, und er war der einzige Sohn bei fünf leiblichen Schwestern. Der sagte damals zu den Troern und Hektor die Worte: Hektor, höre, es treibt das Herz und der mannhafte Mut mich, nah zu den raschen Schiffen zu schleichen und es zu erkunden. Auf denn, strecke du mir empor das Zepter und schwör mir, dass du die Pferde mir und den erzbeschlagenen Wagen geben wirst, die da tragen den tadelfreien Peliden. Nicht vergeblich werde ich spähen und dich nicht enttäuschen, denn immer weiter dringe ich ins Lager ein, bis ich komme zu Agamemnons Schiff, wo wohl gerade die Besten Rat abhalten, ob fliehen sie sollen oder noch kämpfen. So sprach er. Und der nahm in die Hände das Zepter und schwor ihm: Zeuge sei nun Zeus selbst, der donnernde Gatte der Hera. Nie wird fahren auf diesem Gespann ein anderer Troer. Nein, ich versichere, du wirst für immer allein damit prangen. Sprach es und schwor einen nichtigen Eid und beflügelte Dolon. Dieser warf sich den krummen Bogen sogleich um die Schultern, zog sich darüber das Fell eines grauen Wolfes und setzte eine Kappe aus Wieselfell auf und griff nach dem Wurfspeer und verließ das Lager und ging zu den Schiffen. Doch nicht mehr sollte zurück er kommen, um Hektor Bericht zu erstatten. Als er das Pferde- und Männergewühl hinter sich dann gelassen, schritt er eifrig des Wegs. Da entdeckte ihn, wie er herankam, nun der Zeus entsprossene Odysseus und sprach zum Tydiden: »Da, Diomedes, kommt ein Mann aus dem Lager geschritten. Ich weiß nicht, ob als Späher vielleicht zu unseren Schiffen, ob zu berauben einen der hingestorbenen Toten. Lassen wir ihn zuerst an uns durch die Ebene vorbeigehen, doch nur ein Stückchen, dann stürmen wir nach und können ihn fangen, schnell. Doch sollte er seitwärts uns überholen im Laufe, immer dann gegen die Schiffe, dräng ab ihn vom troischen Lager, nachstürmend mit dem Speer, dass er nicht zur Stadt hin entwische.« So also sprachen die beiden und legten seitab vom Weg sich unter die Leichen. Und Dolon rannte arglos vorüber. Als er so weit entfernt war, wie Maultiere ohne zu halten pflügen, denn diese eignen sich weitaus besser als Rinder, durchs weitgedehnte Brachfeld den Pflug zu ziehen, den Gefügten, liefen die beiden herzu. Er hörte Schritte, blieb stehen, denn er hoffte, es kämen von den Troern Gefährten, ihn zum Lager zu holen, weil Hektor zurück ihn beordre. Als sie so weit entfernt wie ein Speer fliegt oder noch näher, sah er, dass es der Feind war und regte hurtig die Knie, um zu fliehen. Die aber stürmten heran, ihn zu jagen, und wie zwei Hunde mit scharfen Zähnen, erprobt in der Wildjagd, nie erlahmend das Hirschkalb oder den Hasen verfolgen, hin über waldigen Grund, und dieser laut klagend vorausläuft, so hetzten ihn Tydeus' Sohn und Odysseus, der Städtezerstörer, nie erlahmend und schnitten damit ihn ab von den Seinen. Aber als er schon dran war, auf die Wächter zu stoßen, fliehend hin zu den Schiffen, da goss dem Tydiden Athene Kampfwut ins Herz, dass sich keiner der erzumschirmten Achaier rühme des ersten Wurfs und er als Zweiter nur käme. Nachstürmend mit dem Speer sprach zu ihm Diomedes, der Starke: »Bleibe stehen, sonst treff ich dich mit dem Speer, und nicht lange, sag ich, entgehst du von meiner Hand dem jähen Verderben.« Sprach's und entsandte den Speer und verfehlte Dolon mit Absicht. Über die rechte Schulter fuhr in den Boden die Spitze seines gut polierten Speers. Der blieb stehen und erstarrte schlotternd. Und aus dem Mund kam ihm ein Klappern der Zähne, grün-gelb vor Angst. Stark hechelnd holten ein ihn die beiden und packten seine Arme, und der sprach weinend die Worte: »Fangt mich lebend, ich kaufe mich frei. Daheim in der Kammer liegt mir Erzgerät, Gold und mühsam geschmiedetes Eisen. Davon wird gerne mein Vater unendliches Bußgeld euch zahlen. Hört er, dass ich am Leben noch bin bei den Schiffen Achaias?« Ihm antwortete drauf der einfallsreiche Odysseus: »Fasse nur Mut, an den Tod verschwende keine Gedanken. Aber wohlan, sag mir dies und berichte ohne Verfälschung. Was schleichst du dich ganz allein vom Lager zu unseren Schiffen durch die stockdunkle Nacht, wenn die anderen Sterblichen schlafen? Willst du einen berauben der hingestorbenen Toten? Oder schickte dich Hektor, alles genau zu durchspähen bei den bauchigen Schiffen? Oder war's eigener Einfall?« Ihm antwortete Dolon darauf mit bebenden Knien: »Hektor hat mich gewiss von der Bahn der Vernunft mit Versprechen, vielen Betörenden abgebracht, der mir des Peliden ein Hufgepferde verhieß und den erzbeschlagenen Wagen, und er gebot mir, die schnelle schwarze Nacht zu durcheilen, nah zu den feindlichen Männern zu schleichen und zu erkunden, ob die schnellen Schiffe bewacht noch werden wie sonst auch, oder ob ihr schon unter unseren Händen bezwungen untereinander die Flucht beratet und nicht gewillt seid, nächtliche Wache zu halten, entnervt von schrecklicher Mattheit. Lächelnd sagte ihm da der einfallsreiche Odysseus: Ja, da hat's dich nach großen Geschenken gelüstet im Herzen, nach den Pferden des feurigen Ajakos-Enkels. Doch diese sind für Sterbliche schwierig zu bändigen und gar zu lenken, nur für Achilleus nicht, den gebar die unsterbliche Mutter. Aber wohlan, sag mir dies und berichte ohne Verfälschung, wo, als du herkamst, verließest du Hektor, den Hirten des Kriegsvolks? Wo hat er seine Rüstung zum Kämpfen und wo seine Pferde? Und wo schlafen die anderen Troer, wo sind ihre Wachen? Sag, was beraten sie untereinander, ob sie gedenken, hier weit ab bei den Schiffen zu bleiben oder zur Stadt hin wieder zurück sich zu ziehen, nachdem sie uns haben bezwungen? Zu ihm sagte Dolon darauf, der Sohn des Eumedes: So will ich dir denn dieses sagen, ganz ohne Verfälschung. Hektor inmitten aller beratender Fürsten hält gerade Ratsversammlung ab beim Grabmal des göttlichen Ilos, abseits vom Lagerlärm, und die Wachen, nach denen du fragst, hält keine besondere, sichert das Lager oder bewacht es. An allen Lagerfeuern der zwingend wachsamen Troer, da sind sie munter und mahnen einander zu wachen, doch die zahlreich herbeigerufenen Bundesgenossen schlafen, denn sie überlassen den Wachdienst den Troern, weilen doch nicht in der Nähe ihre Kinder und Frauen. Ihm antwortete drauf der einfallsreiche Odysseus: Wie nun? Mit den Troern vermischt, den Bezähmern der Rosse, schlafen sie oder gesondert? Dies sag mir, damit ich's erfahre. Ihm erwiderte Dolon darauf, der Sohn des Eumedes: So will ich dir denn auch dies ganz ohne Verfälschung berichten. Meerwärts schlafen die Karer und Krümmer des Bogens, Paione, Leleger auch, Kaukonen sodann und die edlen Pelasker. Hin nach Tymbra erlostens die Lykier und mutvollen Myser, Phryger auch, Kämpfer auf Pferden, mit Rossen gerüstet, Maioner. Aber was fragt ihr darüber mich aus, nach allem und jedem? Wenn ihr denn beide begehrt, ins Lager der Troer zu dringen, Thraker sind dort neu gekommen, gesondert, zu äußerst von allen, und unter ihnen Rhesos, der König, der Sohn des Aeoneus, dessen Pferde sind die allerschönsten und größten, die ich gesehen, noch weißer als Schnee und windschnell im Laufen, und sein Wagen ist kunstreich verziert mit Gold und mit Silber. Ungeheure Waffen aus Gold, ein Wunder zu schauen, bracht er mit sich daher. Sie zu tragen geziemt es sich niemals für die sterblichen Männer, nein, nur für unsterbliche Götter. Mich jedoch schafft nunmehr zu den eilig fahrenden Schiffen oder lasst mich gebunden hier mit grausamer Fessel, bis ihr gegangen seid und mich auf die Probe gestellt habt, ob ich vor euch nach Gebühr hab gesprochen oder gelogen.